ich kenn den Weg genau. Streif deine Zweifel ab wie eine alte Schlangenhaut. Komm mit ins Paradies. Du kannst mir ruhig vertrauen, denn schließlich bin ich noch dein. Das kannst du nicht verzeihen, doch du weißt nicht, was du versäumst, wenn du mich nicht begleitest. Ich bin zum Start bereit, komm, es ist höchste Zeit. Schwebend ab, halt dich gut an mir fest und schaue lieber nicht hin. Denn dort tief unter uns brennt rote Höllenglut. Ich weiß, mir zu vertrauen kostet dich sehr großen Mut. Komm mit ins Paradies. Komm mit ins Paradies. Ich zeige dir den Weg. Er führt nicht geradeaus. Er ist vollkommen schräg. Das ist ja sehr.